du drehst dich, du regelst und regst dich. Nicht unerheblich und niemand schaut öfter zum Mond. Doch du bewegst dich nicht, schweigst und verstehst dich nicht. Ein Spruch, nur kein Gericht, was soll's, du bist es gewohnt. Doch du drehst dich niemals vergeblich, ein Traum und er hegt sich und keiner weiß, ob es sich lohnt. Doch du bewegst dich nicht, Narben ziehen dein Gesicht, worin du auch sonst bestichst, du hast dich niemals geschont. Selbst beleidigst du dich ewig weiter, grinst dich fröhlich, nennst dich heiter, fragst bleib da. Ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht mehr so sehr. Sie schreiben nicht ins und so weiter, stehst darüber längst gescheit, alles Blödsinn und du weißt das. Ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht mehr so. Ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht mehr. Doch du drehst dich, rostest und legst dich. Bewegt sich und niemand fragt, ob du hier wohnst. Ob du hier wohnst. Doch, doch, du drehst dich, schweigst und verstehst dich. Ein Spruch und du bewegst dich, die Schritte zum Tag sanft vertont. Selbst vielleicht bist du dich ewig weiter, grinst dich fröhlich, nennst dich heiter, fragst dich höflich, bitte sei da. Ich kenne das, ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht mehr so sehr. Schreib mich jetzt und so weiter, stehst darüber längst gescheiter, alles Blödsinn und du weißt das. Ich kenne das, ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht mehr. Ich kenne dich, ich kenne das, ich glaub dir nicht dir nicht mehr.